Frequency, Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Herzlich willkommen zu einer Stunde freie Musik aus dem Netz hier bei Byte FM. Frequency heißt die Sendung. Christian Grasser heiße ich und los geht's mit Comfort Fit und dem Track Superposition. Charmanter, instrumenteller und vor allem intelligent arrangierter Hip-Hop aus Deutschland. Superposition von Comfort Fit erschien ist dieser Track auf der zweiten Cologne Commons Compilation. Cologne Commons ist eine Konferenz sowie Festival zum Thema Net Audio. Stattfinden wird das Ganze am 12. und 13. Juni im Gebäude 9 in Köln. Dort wird es dann Workshops geben, Diskussionen und natürlich auch eine Menge Live-Performances, zum Beispiel von Comfort Fit. Weitere Infos zu Cologne Commons und alle Songs der Compilation findet ihr unter cologne-commons.de. Aber alle Links der Sendung findet ihr natürlich auch bei uns im Blog, und zwar unter bytefm/blog. Blog. Von Comfort Fit kommen wir nun zu Comfort Stand. Dahinter verbirgt sich allerdings kein Künstler, sondern ein Netlabel. Das hat zwar schon vor 3 Jahren seine aktive Arbeit eingestellt, die Veröffentlichungen stehen jedoch immer noch zum freien Download bereit, zum Beispiel die Alben von 41 und Twizzle. Resemble most, your mommy or your daddy? I don't look like my mommy or my daddy. I look like the mailman. Everybody's thing. Like to start a family. start a family. He's as sweet as lemonade, drunken through a straw. I'm his little barefoot girl, and we are joined by law. Twizzle war das mit dem Stück Barefoot Girl. Twizzle, das ist ein Musikerpärchen aus Seattle. Und zwar ein gewisser Sir Mildred Pitt und Space Cake. So nennen sich die beiden Bandmitglieder. Der eben gehörte Song ist Teil ihrer Soda Fountain EP und die könnt ihr bei dem Netlabel Comfort Stand finden. Davor gehört 41 mit Beware the Mailman. Hinter 41 steckt ein Mashup-Künstler, der anonym bleiben will. Zumindest lässt sich nirgendwo ein Name finden. Dieser Künstler kramt alte Platten aus diversen Flohmarktkisten und mixt diese dann neu zusammen. Daraus entsteht dann manchmal Hip-Hop, manchmal experimentelle Klangwelten oder irgendwas dazwischen. Zu finden ebenfalls bei Comfort Stand. Ebenfalls mit Samples und Remix-Techniken arbeitet Carlos Pizina aus Mexiko. Unter dem Namen PPP hat er kürzlich eine EP bei dem Netlabel Pony Republic veröffentlicht. Und auch diesmal hat das Label wieder ein sehr feines Händchen bewiesen. Wunderbar verspielter mexikanischer Pop, der hauptsächlich aus Loops und Samples besteht. Más quiero que más me FM. Eben gehört Again von Makeshift Kaiti aus L.A., ein wirklich tolles Lo-Fi-Akustik-Trio, das irgendwie den Weg nach Salamanca, Spanien gefunden hat. Denn dort hat das Netlabel Trastienda seinen Sitz, wo die eben gehörte Single erschien. Again ist die Vorab-Single zum Debütalbum, das wiederum trägt den Namen der Heimatstadt der Band, Los Angeles also. Falls ihr mehr von Makeshift Kaiti hören wollt, besucht doch einfach mal trastienda.org, dort stehen Single sowie Album zum freien Download bereit. Jetzt wird's ganzheitlich, denn Glasswaves aus St. Louis besingen das Universum. Aber keine Angst, die Ganzheitlichkeit bleibt im Rahmen. One Day We'll Just Float Away heißt das selbstproduzierte Debütalbum des Trios. Und das passt zum Sound der Jungs. Unaufgeregter, melodischer Rock, der sich hier und da am Shoegazer bedient. The Universe von Glasswaves. The universe. Yeah. seen one shine so bright like in another kind of light. Was there a blessing of goodbye to that love at first sight sign? I just didn't sense that smell. What spell, what witch, what shit was in our blood? I did my best to stay unaware. Convinced myself I didn't care. Flowers, beauty hides flowers there. But in your breath that fact was easy to neglect. Thank you. Amish von Baby Blonde and the Downs, einer sechsköpfigen Band aus Malmö, Schweden. Zwei Singles hat die Band bis jetzt frei im Netz veröffentlicht. Das ebenfalls aus Schweden stammende Netlabel Go Jukebox vertreibt diese mit Hilfe von Open Content Lizenzen. So darf jeder die Musik nicht nur runterladen, sondern auch weitergeben oder remixen. All das jedoch nur für nicht kommerzielle Zwecke. Und in dieser Art, ja, vertreiben die meisten Netlabels die Musik ihrer Künstler, zum Beispiel auch Rock Proper. Ein Netlabel aus Chicago, das sich der Gitarrenmusik verschrieben hat. Von Americana bis Punkrock reicht die Genrevielfalt. Die Band The Notes and Scratches sind irgendwo dazwischen. The Captions heißt der folgende Song und ist einer der poppigeren Stücke und gleichzeitig auch der Opener ihres selbst betitelten Albums. Well, the witness is right and the lawyer's a liar. The future looks bright like a four-alarm fire. An old man pictures a robin's egg falling, crushed underfoot as he limps through his last spring. Reasons grow slight, and each heart is broke by a treasonous goodbye. Coffee cup shattered, slapped from the table. I'm shocked by your anger, but frankly, I shouldn't be. Shoulders weighted down. We used to stop our shoulders weighted down. The creek's overflown and it threatens the mind. Child's first voice sings a meaningless cry. I can't stand to lie near you sleeping. The coarse sheets, your heartbeat, maybe out of me. Notes and Scratches mit ihrem Song The Captions. Mehr davon auf rockproper.com oder natürlich auch bei uns im Blog auf bytefm/blog. Nun wird's wieder etwas elektronischer. My Wild Aperitivo, eine Band, über die es wirklich gar keine Informationen gibt. Nicht mal das Label der Band weiß genau Bescheid. Auf Kirstens Postcard kann man lediglich lesen, dass dem Label eine Demo-CD zugeschickt wurde mit dem textlichen Anhang Do whatever you want with it. Das haben sich die Labelmacher auch nicht zweimal sagen lassen, denn nun steht die wunderbar einfühlsame Musik für jedermann im Netz. Trotz der eher kalten elektronischen Instrumente schafft My Wild Aperitivo eine wirklich herzliche Wärme, vor allem in dem folgenden Stück, das den Titel Love trägt. Can I hug you, bud? Can I sit on your lap? Can I touch you? You don't want to touch me anymore? Don't you like me anymore, bud? I like you. Can I help you? Remember how after dinner, when you were done eating, you would always turn sideways in your chair and you would pat my bones and I would come and sit on your lap? You would let me sit there for a long time and we would kiss. Remember, bud? I'm in love this time, you've been waiting for. SSSS war das mit dem Stück Ramas Caídas. Man möge mein unterirdisches Spanisch entschuldigen. Ein 27-jähriger Argentinier namens Maximiliano Pietroboni steckt hinter diesem Projekt. Erschienen ist das eben gehörte Stück auf der aktuellen und gleichzeitig bereits dritten Brief Compilation. Die Compilations sind mittlerweile eine feste Größe in der Net-Audio-Szene, denn sie sind allesamt ausgezeichnet und wohl verlesen. Davon könnt ihr euch auch jetzt selbst überzeugen, entweder indem ihr euch die hauptsächlich sphärisch-elektronischen Mixtapes herunterladet oder den folgenden Stücken lauscht: The Burning Flowers von Tanox und Stone Thrower von Bobby Whatnot. Viel Spaß damit! Thank you. you find yourself in heaven's light and no more excuses? Or could it be that you ain't free to make your own decisions? Or could it be conformity that forges your opinions? When the shrapnel flies, you're gonna need protection. When you save your ties, you're gonna pay for resurrection. Or could it be tragically? Bobby Whatnot mit Stonethrower, einer von 16 Tracks der aktuellen Brief Compilation. Der nächste Song würde auch sehr gut auf eine dieser Compilations passen, Hostile von Crookram. Musikalisch bewegt sich das Ganze in die Richtung Downtempo, Funk, Hip-Hop und New Jazz, also ebenfalls sehr entspannte und spannende Töne. You're half dead right now. You know what, mister? You're hostile. You just don't belong. Nice of you to let me hang around. Last night there was another double killing, which appears to be the work of the person New York news media have dubbed the vigilante. Parlo da New York, two dove men, il commissario di polizia sta per iniziare una conferenza stampa sull'uccisione di sei bambini. Von der ersten Konferenz des Polizeichefs über den New York Vigilante. Ein Mann wie ici à New York, les nouvelles ne parlent que du vigilant de ville. This is the center of the criminal activity. Commissioner Breyer on the vigilante. See the commissioner now as he walks past the press room. Inspector Franco Chobe is in charge of the police investigation. Hostile. Hostile. Thank you. hostile. Hostile von Crookram alias Chris Angelowski. Und auch wenn der Name es nicht erahnen lässt, der junge Mann ist Holländer. Veröffentlicht hat er seine Musik jedoch bei einem ungarischen Netlabel, Buda Beats aus Budapest. Da kann man mal wieder sehen, Nationalitäten spielen keine Rolle in der Welt der Netlabels und das ist auch ein Grund, warum das alles so spannend ist. An jedem Ort der Welt kann heutzutage ohne viel Aufwand gute Musik veröffentlicht werden. Das passt auch gut zum letzten Künstler dieser Sendung, Carl Endresson, der aus einer kleinen norwegischen Provinz stammt und unter dem Namen Orange Crush veröffentlicht. Seine Musik besteht aus sehr atmosphärischen, elektronischen Melodien und Rhythmen, die einen ziemlich weit wegtragen. Und auch wenn der Song sowie der Albumtitel nicht unbedingt zur aktuellen Jahreszeit passen, die Musik ist absolut zeitlos. Snowbound von Orange Crush. Und damit möchte ich mich auch verabschieden. Eine Stunde Frequency ist so gut wie rum. Ich sage Tschüss und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.